الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Heute werden wir inshallah ta'ala mit einem anderen Kapitel weitermachen, ja, in unserem Buch Adab al-Mufrad von Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ja, es wäre besser, wenn ihr nach vorne kommt, ganz besonders du. Ich habe das Gefühl, du wirst einschlafen. Aywa, setz dich vor mir und hör gut zu. Barakallahu fik. Wir haben, so viel ich mich erinnern kann, haben wir gesprochen über Dankbarkeit gegenüber den Menschen. Ja? Dankbarkeit gegenüber den Menschen. Und wir haben einmal ein Hadith erwähnt, wo der Prophet s.a.w. sagt, Men la yashkuru linnasi la yashkuru Allah, au la yashkuru lillah. Derjenige, der den Menschen undankbar ist, so einer ist auch Allah undankbar. Ja? Einer, der die Großzügigkeit der Menschen ja, als einfach ignoriert oder sich verleugnet. Sie nicht schätzt und so weiter und so weiter. Dann haben wir gesagt, ein Muslim, wenn er jemanden nicht auf die gleiche Art und Weise zurückzahlen kann, in dem Sinne, jemand hat dir etwas Gutes getan und du willst ihm auch etwas Gutes tun, du kannst es aber nicht. Hast kein Geld, er hat dir was geschenkt, du willst etwas zurückschenken. Zum Beispiel bei den Arabern ist es so üblich, dass wenn jemand dir etwas schenkt, ja, dass wenn du zurückschenkst, dass du ja, besser, ein besseres Geschenk hergibst. Ja. Und diese Art und Weise haben arme, aber schlaue Leute ausgenutzt. Er geht zu einem ganz reichen Mann, ja, zu einem reichen Mann, zu einem Sheikh und so, und schenkt ihm irgendwas. Ja? Und auf diese Art und Weise verdient er. Ja? Der Araber, das ist, wenn du nicht zurückschenkst, das ist etwas, wie sagt man das, das ist peinlich. Er hat dir was geschenkt, du schenkst nicht zurück. Das ist eine Sache der Ehre. Ja? Halt, Ehre. Ihr wisst, wohin diese Ehre, diese falsche Ehre. Aber in diesem Fall ist es nicht der falsch. In dem Fall ist es eine gute Tat. Ja? Sogar der Prophet s.a.w. hat das gemacht. Wenn jemand ihm etwas gegeben hat, hat der Prophet s.a.w. etwas Schöneres dafür gegeben. Auf jeden Fall, viele Leute haben diese Sache ausgenutzt. Sie schenken etwas her und dann erwarten sie etwas Besseres. Zum Beispiel, ich schenke dir Swatch und du schenkst mir Rolex. Ja? Darauf. Weil für dich ist Rolex wie für mich Swatch. Ja? Gibt es Swatch noch immer? Eigentlich schon, gell? Ah, ja. Wo lebst du? Ah? Jetzt wird jemand sagen, wo lebst du? Allahu Musta'an. Aywa. Dass ich wieder also zum Thema komme. Wir haben einmal erwähnt, derjenige, der nicht etwas herschenken kann oder etwas Gutes tun kann, auf die gleiche Art und Weise es wieder, dann soll er ihn was? Dann soll er ihn loben. Ja? Dann soll er ihn loben. Ja? Athena und Medh. Das sind zwei verschiedene Arten in der deutschen Sprache oder in den nicht-arabischen Sprachen halt. Die Sprachen sind arm. Ja? Die Sprachen sind, Allahu Musta'an, du hast ein Wort für alles. Ja? Aber in der arabischen Sprache gibt es Thana und Medh. Ja? Beides wird in Deutsch als Lob, jemanden loben ja? Oder preisen ja? Übersetzt. Hm? Aber Thana ist etwas anderes. Ja? Thana ist etwas anderes und Medh ist etwas anderes. Medh zum Beispiel, und darüber sprechen wir heute. Ja? Ja? Medh, darüber sprechen wir heute. Thana, dass du ihn zum Beispiel, du sagst, dieser Bruder hat mir das und das gemacht oder geschenkt und so. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn belohnen auf eine positive Art und Weise. Ja? Und wir haben gesagt, das ist was? Das ist Meshrua. Ja? Das ist Meshrua. Du lügst ja nicht, sondern du erhöhst den Dings Rating von diesem Bruder. Du sagst, Mashallah ist. Ja? Aber du sagst immer am Ende, ja? Ahsabuhu kathalik Allahu hasibu. Ich kenne ihn so. Allah subhanahu wa ta'ala ist aber sein Hasib, also einer, der ihn zur Rechenschaft ziehen wird. Er ist der ihn am besten kennt. Aber nichts von ihm, oder? Das ist das, worüber wir sprechen, inshallah ta'ala. Ha? Du hast ihn gelobt, er ist nicht da. Versteht ihr mich, barakallahu fik? Und dieser Bruder, mashallah, möge Allah ihn belohnen. Ha? Ich kenne ihn so, Allah subhanahu wa ta'ala kennt ihn am besten. So ist es nach Scharia. Und das haben wir erwähnt, wenn ihr euch erinnern könnt. Jetzt sprechen wir über Medh. Ha? die Medh, dass du jemanden lobst, auf eine verbotene Art und Weise. Eine Art, die in der Scharia also verboten ist. Warum? Das ist gleich das nächste Kapitel nach Babul Ayyab, über Ayyab, ja, dass du jemanden tadelst. Das Kapitel über Tadeln. Ja. Er ist so, er ist, möge allein verfluchen und so weiter und so weiter. Wenn ihr euch erinnern könnt, voriges Mal haben wir darüber einige Hadithe erwähnt. Aber diesmal erwähnen wir inshallah ta'ala Babu Majah fil Madh, das Kapitel über die Hadithe, die gekommen sind, über Madh, über jemanden zu loben auf eine verbotene Art und Weise, auf eine negative Art und Weise, eine Art und Weise, die ihn schaden könnte. Weil zum Beispiel, wenn jemand nicht da ist und du sagst, wallahi Brüder, dieser Bruder, mashallah, hat das und das gemacht und so, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn belohnen, Allah subhanahu wa ta'ala kennt ihn am besten und so weiter, ich kenne ihn so, er ist mashallah, versteht ihr mich, barakallahu fikum, er ist nicht da. Das wird sich auf ihn nicht auswirken. Aber wenn er da ist und du sagst, mashallah, du bist so gut, Allahu Akbar, du bist so ehrlich und so gottesfürchtig und so einen guten Mu'min habe ich seit Ewigkeit nicht mehr gesehen und du bist, mashallah, du bist wie ein Sahabi, Allahu Akbar, so etwas, wie wird sich das auf diese Person auswirken? Sehr negativ. Und wir werden inshallah ta'ala dieses Negativ erklären, was der Prophet darüber sagt, wie negativ das ist. La hawla wa la quwwata illa billah. Also der erste Hadith von Abi Bakr, er überliefert von seinem Vater, أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت أنك صاحبك يقوله مرارا إن كان أحدكم مادحا لا مهالة فليكل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا. أيوة. Ein Mann saß beim Propheten sallallahu alaihi wasallam und irgendein anderer wurde erwähnt. Diese Person wurde erwähnt. Und ein anderer Mann hat begonnen, ihn zu loben und er ist mashallah und er ist so und hat ihn gelobt und gelobt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, also er lobt seinen Freund. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Waihak kata'ta unuke sahibik, weh dir, du hast den Hals deines Freunds geschnitten, durchgetrennt, du hast ihn geschlachtet. Du hast ihn geschlachtet. Und das hat er mehrmals gesagt, sallallahu alaihi wasallam. In kana ahadukum madihan la mahala. Wenn jemand jemanden unbedingt loben will, lama, es geht nicht anders. Wir zum Beispiel erwähnen jetzt irgendeinen. Es geht nicht anders, als dass wir ihn nicht loben. Irgendeinen Sheikh, sagen wir, oder irgendeinen Daya oder so. Dass ich jetzt keine Namen nenne. Zum Beispiel die, ganz besonders die in Dschihad gestorben sind, rahimahumullah ta'ala, und die leben, dass du sagst, ja, laytani kuntu ma'hum, fa'afuzu fawzan azima. Wehe mir, wäre ich nur mit ihnen gewesen, dass ich den großen Sieg errunge, mit ihnen zusammen. Zum Beispiel, das ist eine Art von Loben, aber Allah subhanahu wa ta'ala kennt seine Diener am besten und wir loben Allah subhanahu wa ta'ala, niemanden von seinen Dienern, weil er kennt die Menschen am besten, la hawla wa la quwwata illa billah. Deswegen sagt der Prophet, wenn ihr jemanden unbedingt loben muss, es geht nicht anders, dann soll er sagen, ahsibuhu kathalik, Allahu hasibu. Ich denke so über ihn. Ich urteile so über ihn, nach dem, was ich über ihn kenne. So wie ich ihn kenne. Allahu hasibu. Er subhanahu wa ta'ala, Allah Jalla Shanu kennt ihn am besten. Aywa, wala yuzaki ahadan ala Allah. Wala yuzaki ala Allah ahada. Und er soll niemanden, Allah subhanahu wa ta'ala, vor Allah, niemanden soll er lobpreisen oder ihn loben und so, weil Allah subhanahu wa ta'ala kennt am besten seine Diener. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Das gleiche gilt zum Beispiel ein Wali von einer Schwester. Wali von einer Muslime kommt zu dir und sagt, schau, ein Bruder hat um die Hand meiner Tochter oder meiner Schwester oder meiner Nichte und wie auch immer angehalten. Was ist mit ihm? Wie ist dieser Mann? Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Dann wirst du sagen, ich kenne ihn, er betet mit uns in der Moschee, er hat Hajj gemacht, er kann Juz'a mehr auswendig, er kann, keine Ahnung, er kann Karate, hat den schwarzen Gürtel und so weiter und so weiter. Ich kenne ihn so, Allah subhanahu wa ta'ala kennt ihn am besten. Ja? Ich will ihn nicht vor Allah subhanahu wa ta'ala, weil Allah weiß, wie er ist, aber das ist das, was ich über ihn kenne. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Du erwähnst seine guten Taten und wenn es irgendwas gibt, was relevant ist von seinen schlechten Taten, dann musst du das auch natürlich auf jeden Fall erwähnen. Ja? Du musst es erwähnen, dann sagst du, ja, dies oder etwas, was relevant ist. Ja? Etwas, was relevant ist, etwas, was nicht relevant ist, musst du nicht erwähnen. Ja? Musst du nicht erwähnen, auch wenn es negativ ist. Zum Beispiel, er hat irgendwann einmal geraucht. Dann hat er Tauba gemacht oder er hat Islam angenommen und die Sache ist vorbei. Du weißt, dass er früher geraucht hat. Ja? Aber das ist irrelevant, weil das tut er nicht mehr und er hat Tauba gemacht. Und das ändert in diesem Fall nichts. Ja? Verstehst du mich? Aber wenn er noch immer raucht, dann sagst du, ja, ich weiß, dass er raucht. Ja? Weil das könnte relevant sein. Das könnte ganz besonders bei einem Mu'min. Ein Mu'min, jetzt zum Beispiel du willst einen Schwager haben, der raucht. Ja? Und ich sage, Bruder, wusstest du, dass er raucht? Ja. Ja, Rabbi, wieso hast du mir das nicht gesagt? Allahu Akbar. Das ist eine wichtige, große Sache. Das ist keine Kleinigkeit. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Das sind also Sachen, die man sagen muss. Aywa. Der nächste Hadith an Abi Musa, al-Ash'ari. قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويثريه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهلكتم أو قطعتم ظهر رجل ها der Prophet صلى الله عليه وسلم hat gehört wie ein Mann einen anderen lobt ha? Und er bedrängt ihn ja weil für einen Mu'min ist Lob also wenn du jemanden ins Gesicht lobst das ist wirklich ein Bedrängnis für einen Mu'min ha? Für einen Munafik nicht ein Munafik er blüht. So Rosen blühen aus ihm raus. Ist der. Ah, das ist unser... Wie zum Beispiel bei diesen Boxkämpfen oder bei UFC. Der Challenger, der Meister, der Kämpfer, der so, und der hüpft dort herum und alle jubeln und der... Ah, er fühlt sich wie... Er fühlt sich wie eine Gottheit. Und er ist Gottheit für die Kuffar. Ah, die Leute jubeln und schreien und du bist der Beste, du bist der Einzige. Ja, so wie wir Allah subhanahu wa ta'ala rufen, so rufen sie ihn. Du bist der Stärkste, der Größte, der Einzige, du bist der Champion, du bist der. Und der nach, dreht durch. Nach 2 Minuten geht er kaum. Wie auch immer. Ja? Eine Eigenschaft von Kuffar und von Munafikin. Aber ein Mu'min, du kommst und sagst, Mashallah, du bist so und du bist so und du. Er fühlt sich bedrängt, er fühlt sich irgendwie unwohl. Ja? Das gleiche geschah mit diesem Mann. Einer hat ihn gelobt, Mashallah, und du bist so, und du bist so. Und der Prophet, alayhi salatu wassalam, hat das gehört und sagte, Ahlektum au qata'tum zahra rajul. Ja? Ahlektum, also ihr habt ihn zerstört. Ihr habt den Mann zerstört. Oder ihr habt ihn den Rückgrat gebrochen jetzt. Mit diesen Loben. Ja? Weil das wirkt sich sehr negativ auf eine Person aus. Ja? Manchmal, entweder zum Beispiel, er wird sich auf diesen Lob verlassen. Und dann wird er beginnen, seine Taten zu vernachlässigen. Ich bin Mashallah. Alle Leute sagen, ich bin Also ich muss nicht mehr so viel, wie sagt man das, mich einsetzen und so. Ich habe meinen Platz in der Gemeinschaft erreicht. Die Leute kennen mich als einen. Und dann beginnt er. Wieso machst du das? Wieso hast du dann die Taten gemacht? Was für wen sind diese ganzen Taten? Sind das für Allah subhanahu wa ta'ala oder sind das für die Menschen? Ja? Er beginnt dann über die Menschen zu sprechen. Oder er bemüht sich noch mehr, um wen zu gefallen? Denen, die ihn loben. Ja? Oder er schämt sich zu versagen. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Und dann macht er, aber diese Taten werden nicht angenommen. Er bemüht sich, er will nicht versagen, weil die Leute schauen, Mashallah, die denken so gut über ihn. Und er bemüht sich um diesen Lob also rechtfertigen zu können. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ja? Ich komme zu dir, zum Beispiel, du weißt selber, du bist kein guter Mu'min. Und ich komme und sage, Mashallah, du bist so vor allen Leuten. Ja? Du wirst versuchen, diesen Lob zu rechtfertigen. Dass du sagst, Mann, die Leute denken über mich nur gut, ich bin aber urschlecht. Jetzt muss ich wirklich... Ja? Und dann beginnst du wegen was? Wegen diesem Lob machst du Taten, das ist Schirk. Ja? Das ist Schirk. Wenn es der Große ist, dann ist es der Große. Wenn es der Kleine ist, aber es kann eins von beiden sein, oder nicht? Wie kann es der große Schirk sein? Wenn du die Tat im Grunde nur für jemanden anderen außer für Allah subhanahu wa ta'ala begehst, oder du begehst die Tat zwar für Allah, zum Beispiel wie das Gebet, du betest für Allah subhanahu wa ta'ala, aber du verschönest das wegen den Menschen, und das ist was? Der kleine Schirk. Also Augendienerei. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Das habt ihr, alhamdulillahi, Rabbil Alamin, verstanden. Ja? Ehrlich gesagt, die Hadithe sind, alhamdulillah, klar. Man muss sie nur ein bisschen... haben wir noch... Das war also die eine Möglichkeit. Die zwei anderen Möglichkeiten, die wir erwähnt haben, war warum es verboten ist, oder warum sich das negativ auswirkt für den du also ins Gesicht lobst. Das eine haben wir jetzt gerade erwähnt, ein Beispiel. Er versucht zu rechtfertigen für das, womit die Leute ihn loben. Und dann werden die Taten nicht für Allah subhanahu wa ta'ala. Oder er vernachlässigt langsam seine Taten, weil die Leute denken, hey, gut über mich. Warum soll ich mich jetzt noch mehr nach vorne ringen? Ich habe eh meinen Platz in der Gemeinschaft erreicht. Die denken, hey, gut über mich. Versteht ihr mich? Und da wieder Ria und so weiter und so weiter. Eine Sache. Wenn man die Sache versteht, dann hat man die Religion verstanden. Aber leider Gottes, viele Muslime verstehen sie nicht. Viele Brüder verstehen diese Sache nicht. Und das sind die guten Taten und die schlechten, also das Tun von guten Taten und das Verlassen von schlechten Taten. Das ist eine Mes'ala, eine Angelegenheit, die die Brüder nicht verstehen. Und ich habe Wallahi über sie nachgedacht. Ist mir eingefallen, ich habe darüber nachgedacht, dass das eine sehr gefährliche Sache ist und deutet darauf hin, dass der Manhaj von einer Person falsch ist. Zum Beispiel gute Taten. Wer macht gute Taten? Gute Taten machen alle. Ein Mu'min, ein Muslim, ein Kafir, ein Muschrik, ein Munafik. Alle machen gute Taten, oder nicht? Ein Munafik betet auch. Ein Munafik oder ein Kafir hilft dir bei irgendeiner Sache. Ein Kafir besucht seinen Bruder im Krankenhaus und bringt ihn Rosen. Und macht ihn glücklich und schenkt seiner Frau einen Ring oder schenkt seinem Freund etwas. Gute Taten halt. Er spendet an die Armen. Er kämpft für die Gerechtigkeit. Er kämpft für die Schwachen, um die Schwachen, er verteidigt die Schwachen und so weiter und so weiter. Ein Kafir tut aber Gutes. Oder nicht? Aber das Verlassen von Haramen, wer macht das? Das kann nur ein Mu'min machen. Nur ein Siddiq. Ein aufrechter Mu'min, nur er verlässt die Harame. Er verlässt die Sünden für Allah subhanahu wa ta'ala. Aber Gutes machen alle. Und nicht nur das, aus dieser Sache können wir verstehen. Also der Prophet s.a.w. sagt, ma nahaytukum anhu fantahu. Oder wa ma nahaytukum anhu fajtanibu. Das, was ich euch verboten habe, verlässt es. Verlassen. Sofort aufhören. Der zweite Teil des Hadithes. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. Und das, was ich euch befohlen habe, macht davon, minhu, davon, so viel ihr könnt. Das, was ich euch befohlen habe, macht davon, so viel ihr könnt. Das, was ich euch verboten habe, aufhören, sofort. Viele Brüder, er macht Gutes, aber er hat die Sünden nicht verlassen. Bei den Sünden gibt es kein, ich kann nicht vielleicht hin und her aufhören, subhanallah. Bei den guten Taten, mach so viel du kannst. Aber bei den schlechten Taten heißt es nicht, verlass so viel du kannst. Deswegen können wir aus dieser Hadith verstehen, das ist eine Mes'ala, eine wichtige Mes'ala in Usul. Die heißt Al-Nahi wal-Amr oder Al-Amr wal-Nahi. Der Befehl und der Verbot. Welches von den beiden Sachen stärker ist? Nahi ist stärker als Verbot. Nahi, der Verbot, wenn der Prophet oder Allah subhanahu wa ta'ala, wenn sie etwas verbieten, das ist stärker. Hukmen. Aber für die Belohnung ist natürlich größer für Amr, für das Befohlene. Weil wenn der Prophet dir etwas befehlt oder Allah subhanahu wa ta'ala und du machst es, du bekommst eine bis zu 10 Hasanat, gute Taten. Wenn du aber Wenn du eine Sünde begehst, bekommst du nur eine. Das haben auch Schwachköpfe falsch verstanden. Ja? Zum Beispiel Ulema erwähnen ein Beispiel und sagen, einer kommt und sagt, na, das ist echt passiert. Wallah, ist echt passiert. Ist einer zu einem Scheich gekommen und hat gesagt, ja Scheich, ich stehle zwei Eier. Eins behalte ich und das eine verschenke ich. Für meinen Diebstahl habe ich eine Sünde. Und dass ich jemanden verschenkt habe, habe ich 10 Hasanat. Und wir sind quitt. Du hast eine Sünde begangen. Du hast keine einzige Hasanat. Du hast etwas verschenkt, was dir nicht gehört. Und dieses Verschenken, was einem nicht gehört, ist Batil. Ist falsch, ist nicht angenommen, ist unakzeptabel. Allah nimmt das nicht an. Du hast nicht 1 und nicht 2 und nicht 3 Hasanat und nicht 10 und nicht 70, 700. Sondern was? Du hast eine Sünde begangen, mein Lieber. Und auf Sünde kann man keine Hasanat aufbauen. Merkt euch diese Regel. Ja? Einer kommt und sagt, Wallahi, ich mach dies, ich mach das, aber ich spende und ich unterstütze und ich komme in die Moschee und ich mache dies und ich mache das. Das verlangt Allah subhanahu wa ta'ala von dir nicht, wenn du es nicht kannst. Aber dass du Sünden aufgibst, bei der Sache hast du keine Wahl. وَمَا أَمَرْتُكُمْ أَنْهُ فَأْتُوا مِنْهُ مَسْتَتَعْتُمْ. Das, was ich euch befohlen habe, macht davon so viel ihr könnt. Allah befiehlt dir das Gebet. Du kannst nicht im Stehen beten. Dann bete so viel du kannst. Dann bete im Sitzen. Ja? Allah hat dir befohlen, dass du abdest, dass du Wudu machst. Das ist ein Befehl, du musst es machen. Ja? Du kannst es nicht, dann gut, mach davon so viel du kannst. Nimm Tayammum. Ja? Fertig. Versteht ihr mich? Aber da, Verbote, dass du lässt, Allah, da bei dieser Sache gibt es kein Wenn und Aber. Und genau dieses Problem haben die Brüder falsch verstanden, subhanallah. Er kommt, bemüht sich, will Infostand gehen, will CDs verteilen. Verlass die Sünden, mein Lieber. Verlass die Sünden. Ich sage nicht, tu keine guten Taten. Aber verlass die Sünden, das ist wichtiger für dich, als dass du etwas tust. Oder irgendwas also wie sagt man das? Halbherzig. Nein. Für dich ist wichtiger, dass du Sünden verlässt. Weil Sünden sind die, die dich immer davon abhalten werden, dass du nach vorne kommst. Ja? Einer kommt, lernt Koran auswendig und lernt Tajwid und so, er rasiert sich. Dass du der Befehl, dass du Koran liest und dass du liest, ja? Mach davon so viel du kannst. Aber dass du dir den Bart rasierst, da, bei dieser Sache, gibt's nicht, lass dir den Bart wachsen, so viel du kannst. Ist verboten zu rasieren, fertig. Da gibt es kein Hin und Her. Bei den guten Taten machst du so viel du kannst. Aber bei den Haramen aufhören, sagt der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Fetchtenibu, haltet euch von dieser Sache fern. In einer anderen Riwaya, fentehu. Inteha bedeutet was? Konjez auf Russisch. Ja? Ende. Schluss aus, basta. Nicht mehr machen, Allahu Akbar. Ja? Viele Brüder wundern sich, Wallahi, ich will Gutes tun, ich will fasten und ich will Sadaka zahlen und ich zahle heimlich, manchmal vergesse ich es, ich kann nichts lesen, ich habe so versucht, subhanallah, Arabisch zu lernen, geht nicht. Nicht Arabisch reden, sondern arabische Buchstaben oder Koran zu lesen oder Tajweed oder Hadith auswendig oder Messail oder geht nicht. Ist ja kein Wunder, verlass du die Sünden und dann wirst du sehen, wie es, wie sagt man das, schlagartig nach oben geht mit Allahs Erlaubnis. Deswegen kam ja auch dieser Teil von Hadith zuerst. Was ich euch verboten habe, das, was ich euch verboten habe, sofort aufhören. Ja? Wenn du das erreicht hast, dann kommt die zweite Sache, das, was der Prophet euch befehlt, macht so viel ihr könnt. Ja? Allah sagt, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah verpflichtet nicht einen Menschen über seine Möglichkeiten. Mach so viel du kannst. Ja? Du kommst und sagst, ja, ich muss Zina machen. Ja? Nein. Zina musst du sofort aufhören. Bei dieser Sache kannst du nicht. Ich werde damit aufhören, schrittweise. Ich werde eine Sünde schrittweise verlassen. Ich rauche ein Packerl am Tag. Ja? Dann rauche ich ein Viertel oder zwei Viertel oder drei Viertel. Und dann immer schrittweise werde ich aufhören. Nein, du musst sofort aufhören. Ja? Aber Gutes tun, dass du zum Beispiel jeden Tag, keine Ahnung, eine Aya auswendig liest. oder zwei oder drei. Das mach so viel du kannst. Wenn du eine Seite lesen kannst am Tag, Bismillah, Yallah. Dieses Lesen ist auch. Ich sehe sehr viele Brüder, ich sitze in der Moschee, wir lesen Koran, er schaut so in Koran. Das ist kein Lesen. Er muss entweder lesen, dass er sich selbst hört, oder er muss seine Lippen bewegen. Aber nur schauen, das heißt nicht lesen. Das heißt nicht lesen. Lesen ist Maliki Yawmiddin. Verstehst du mich, Barakallahu fik? Auf Deutsch schon lesen. Auf Deutsch ist ja wurscht. Ja. Hier reden wir nur über die Belohnung für das pure Lesen. Auch wenn du es nicht verstehst. Das sind gesegnete Ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn du die nur liest, Allahu Akbar. Ja? Das ist eine gesegnete Sache. Hadith auch. Hadith vom Propheten Sallam ist auch gesegnet. Zweifellos. Aber natürlich, die Ayat sind und nichts kann man damit vergleichen. La hawla wa la quwwata illa billah. Wo sind wir stehen geblieben? Aber wegen Sünden wieder. Dass wir nur noch das erwähnen. Ihr kennt ja die Aussage von Imam Shafi rahimahullah ta'ala, wo er sagt, شكوت إلى بكيي سوء حفظ فأرشدني إلى ترك المآسي فقال إن هذا العلم نور ونور الله لا يهدى لآسي. Ich habe mich, Imam Shafi sagt, ich habe mich bei Waqi', bei seinem Sheikh Waqi' ibn Jarrah, ich habe mich bei ihm beschwert, dass mein Hifz schwach ist. Und er hat mich dazu aufgefordert, dazu geleitet, dass ich die Sünden verlasse und sagte, dieses Wissen ist nur und Allah gibt seinem, schenkt seinem Nur nicht, einem Sünder. Ja? Einem Sünder schenkt Allah nicht sein Licht. Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Deswegen beim Koran lesen müsst ihr eure Lippen bewegen. Was? Na, oder eure Zunge, für den, der keine Lippen hat. Ja? Gibt's das? Sicher gibt's das. Einer im Krieg hat einen mit Schwert bekommen, Lippe ist weg. Ja? Man sieht immer die Zähne. Gibt es diese Kasper, weißt du, sie reden, aber sie bewegen überhaupt nicht. Da haben sie dann. Bauch reden sie. Bauch reden sie. Hasbuna Allahu wa ni'mal wakeel. Nächster Hadith oder Athar überliefert von Ibrahim al-Taymi und der überliefert von seinem Vater. Und sagt, كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فأثنى رجل على رجل في وجهه فقال أقرت الرجل عقرك الله. Er sagt, wir saßen mit Umar رضي الله عنه und einer hat einen anderen ins Gesicht gelobt. Hat ihn gelobt ins Gesicht. Und Umar رضي الله عنه hat ihn angeschaut und gesagt, du hast ihn jetzt geschlachtet, möge Allah dich schlachten. Du hast ihn jetzt geschlachtet, möge Allah dich schlachten. Das sind Sachen, das sind Verbote. Der Prophet hat verboten, dass du jemanden ins Gesicht, dass du ihn ins Gesicht lobst. Ha? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Die Sahaba haben diese Verbote als eine große Sache akzeptiert. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Eine große Sache. Sünden sind eine große Sache. Sünden sind eine gefährliche Sache. Und es ist nicht meistens, es ist immer so. Die Sünden sind die, die uns die Probleme bereiten. Der islamischen Umma. Was denkt ihr wirklich, Barakallahu fikum, wenn die islamische Umma die Sünden verlassen würden? Ja? Und wenn sie von guten Taten so viel machen können, würden, so viel sie können, was wäre dann mit dieser Umma? Ja? Was wäre dann mit dieser Umma? Das wird alles, die werden. Umar ibn Abdulaziz, radiallahu anhu, einer von den Khulafa Rashidin, er war zwar kein Sahabi, aber er zählt zu den Khulafa Rashidin. Umar ibn Abdulaziz, was sagt er? Er sagt, Wallahi, mir wäre es lieber, ich würde nie eine Sünde machen und von den guten Taten würde ich nur die Faraid machen. Nur was Fars ist. Nur was, womit Allah mich verpflichtet hat. Ich bete die 5 Gebete am Tag. Geire Witr, sagt er. Außer Witr, Witr. Ja? Auch Witr, sagt er. Aber nicht andere Sunnen. Andere Nawafil und andere freiwillige Gebete. Ja? Fasten nur im Ramadan. Hajj nur einmal im Leben. Zekah nur das, was ich verpflichtet bin. Ohne Sadakat, ohne irgendwas. Aber dass ich nie eine Sünde begehe, das wäre mir lieber, Wallahi, als alles andere. Weil so hast du dir die Jannah garantiert, Habibi. Die Jannah ist dir garantiert. Keine Sünden. Weil du wirst dich für nichts verantworten müssen. Ja? La hawla wa la quwwata illa billah. Sofort wird jemand kommen und versuchen uns zu, wie sagt man das, zu eliminieren und sagen, ah, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, innal hasanata yudhibna sayyi'at. Idfa billati hiya ahsan. Ja? Innal hasanata yudhibna sayyi'at. Die guten Taten löschen die schlechten Taten. Was bedeutet diese Ayah? Innal hasanata yudhibna sayyi'at. Idha waqa. Idha waqa. Ja? Die guten Taten löschen die schlechten Taten, wenn es passieren sollte, dass du eine Sünde begehst. Ja? Oder wie der Professor damit sagt, watba'a sayyi'at al-hasana. Ja? Temhuha. Wenn du eine schlechte Tat begehst, mach sofort eine gute, die sie löschen wird. Das erste war Aya, das war ein Hadith vom Propheten alaihi salatu wassalam. Wenn du eine Sünde begehst, mach sofort eine gute, damit temhuha, die gute Tat löscht die schlechte Tat. Ja? Aber die Bedeutung von dem ist, in Waqa'at, wenn es passiert, halt, du wollt, es ist passiert. Aber nicht, dass du kommst und sagst, ja, nein, bei mir nicht. Bei mir, ich mache einen aus, wie sagt man, wie der vorhin mit einem Ei. Er sagt, ich tue zwar fladern, ich tue zwar stehlen, ja, aber es gibt ein Prozent, das gebe ich in die Moschee. Malas. Oder das gebe ich für Waisenkinder. Ich bin zwar ein Räuber, aber das ist für Waisenkinder. Ja? Ich produziere zwar Alkohol, ja? Aber ich verkaufe es nicht an die Muslime. Ich produziere zwar Alkohol, aber wallahi, ich würde niemals trinken. Ja? Ein Sheikh erwähnt und sagt, ja, es kam ein Mann zu mir und sagt, es stimmt wallahi, ich war in diesem Land, ich bin weggereist, also aus den Ländern der arabischen Halbinsel. Er sagt, ich bin zwar weggefahren dort und ich habe, ist halt passiert, ich habe Zina gemacht und so, aber wallahi, ich habe keinen Tropfen Alkohol probiert. Ja, mashallah. A'udhu billah. Ja? Ich mache einen Vergleich. Da gibt es keinen Vergleich. Da gibt es keinen Ijtihad. Sünden aufhören. Sonst kommst du nicht nach vorne. Und von den guten Taten machst du so viel du kannst. Ja? Verstehst du mich, barakallahu fikum? Und dann wirst du sehen, inshallah ta'ala, wie du nach vorne gehst. Aber der eine, er macht Sünden. Dann versucht er das irgendwie mit seinen guten Taten zu vertuschen. Und dann hin und nein. Sünden aufhören und inshallah ta'ala gehst du nach vorne. Falls etwas passiert, machst du Tauba, wenn du keine andere gute Tat machst. Aber die Tauba selber gehört zu den besten Taten, die es überhaupt gibt. Ja? Tauba ist besser als Sadaka oder irgendwas anderes. Aber welche Tauba? Tauba du? Nasuha, die richtige. Nasuh kommt von arabischen Wort Minsah. Wisst ihr, was Minsah ist? Minsah ist eine Nadel, mit der man die Löcher bei einem zerrissenen Kleid zustopft, ja, zunäht, wieder gut macht, wieder in Ordnung bringt. Ja. Taubatun Nasuha, eine angenommene Tauba, eine Tauba, die wirklich alles wieder gut macht. Und das ist welche Tauba? Eine ehrliche Tauba. Ja. Und diese Ehrlichkeit sollte unsere größte Sorge sein, die es überhaupt gibt. Unsere größte Sorge. Ja. La hawla wa la quwwata illa billah. Viele Leute, wallahi, ehrlich gesagt, was heißt da viele Leute? Jeder soll sich selbst fragen. Ja? Wir könnten viele Leute fragen, das, was du machst, wieso machst du es? Bitte sag mir, wieso machst du es? Machst du es im Namen Allahs? Wenn ja, dann machst du es falsch. Ja? Das, was du machst, wieso machst du es? Sag mir nur das. Ja? Weil du dieser Umma helfen möchtest, weil du dieser Religion helfen möchtest, weil du den Islam nach vorne bringen möchtest, weil du den Islam verteidigen willst, weil du... Wieso machst du das? Wenn du es deswegen machst, dann machst du es falsch. Hör lieber damit auf, bevor du noch einen Blödsinn machst. Ja? Wenn du es aber für dich machst, oder besser gesagt, wenn es nicht nur für Allah subhanahu wa ta'ala ist, oder für die, dann schau, für was ist es? Schau. Ja? Deswegen, jeder von uns sollte sich selbst sagen, wieso mache ich das? Wieso, wieso, wieso, wieso? Weil viele Leute zerstören sich selbst, wallahi. Sie zerstören sich selbst. Wollen eine große Sache machen. Eine gewaltige Sache. Eine super Sache. Aber wenn man bei dieser Person genauer hinguckt, sieht man auf der anderen Seite, er hat da versagt in allen anderen Disziplinen im Islam. In Ilm, in dies, in Ibadah, in sage ich, das ist irgendeine Sache, die man nicht zusammenbringen kann. Eine Sache, die man nicht... Versteht ihr mich, was ich meine überhaupt? Inshallah schon, ha? Inshallah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Naam. In einer anderen Überlieferung sagt Omar radiallahu anhu, al-madhu dhabh. Al-madhu dhabh. Das Loben von einem Menschen ist der Dhabh. Ist Schlachten. Ja? Das Loben von einem Menschen, dass du ihn lobst ins Gesicht, ja? Ist Schlachten. Qala Muhammad, yani idha qabilaha. Ja? Yani, also wenn Omar radiallahu anhu sagt, al-madhu dhabh, das Loben von jemandem ins Gesicht ist Schlachten. Ja? Idha qabilaha. Wenn er diesen Lob akzeptiert. Wie, wenn er ihn akzeptiert? Das, was wir vorhin erwähnt haben, Unterschied zwischen einem Munafik und einem Mu'min. Ja? Ich komme zu dir und sage, Mashallah, Allahu Akbar, Wallahi, du bist Mashallah, der urgute Muslim, Subhanallah. Du bist wirklich ein guter Mu'min. So etwas gibt es nur selten. Du bist so gottesfürchtig und so ehrlich und du, deine Ibadah ist so schön und du, Mashallah, du lernst so, Allahu Akbar, du bist wirklich, ja? Wenn du das akzeptierst, wenn du das annimmst, Allahs, das ist ein Zeichen des Nifaks. Du hast dich sonst. Das ist Schlachten. Du hast dich selbst geschlachtet. Wenn du das akzeptierst. Und er hat dich auch geschlachtet. Er hat dich kaputt gemacht. Du bist kaputt bei Allah subhanahu wa ta'ala. Du freust dich über den Lob. Nur ein Munafik tut das. Wir haben eh über die Munafikin geredet. Aber wenn du dich unwohl fühlst, dir wird so komisch, als wärst du in einem Ameisenhaufen. Der lobt dich und sagst, bitte, ja, barakallahu, hör damit auf. Was ist mit Komplimenten, zählt das zu loben? Was ist Kompliment? Nennen wir ein Beispiel. Du hast einen coolen Haarschnitt. Ja, oder sowas. Cooler Haarschnitt ist ja kein Lob. Cooler Haarschnitt. Oder das steht hier gut. Und das steht hier gut. Das ist keine, das sind keine Es geht um die Charakteristik, also den Charakter des Menschen, seine Taten und die religiösen Sachen und so. Aber dass du ihm, wie sagt man das, Komplimente gibst und so, in diesem Sinne, dass du sagst, ja, diese Gelabier steht hier gut, Alhamdulillah, oder diese Frisur passt zu deinen Augen. Das ist was anderes, Barakallahu fikum, das gehört nicht dazu. Aber so in religiösen Angelegenheiten, dass du jemanden lobst, du bringst ihn damit um. Aywa, jetzt werden wir das Ganze inshallah ta'ala noch ein bisschen besser erläutern und erklären. Ja? Oder besser gesagt, eine Ausnahme machen inshallah ta'ala. Versteht ihr das inshallah ta'ala? Babu man athna ala sahibihi in kana aminen. Abihi. Das Kapitel, wenn man seinen Freund lobt, ja? Wenn man überzeugt ist, oder wenn man nicht fürchtet, dass sich das auf ihn negativ auswirken wird. Und da erwähnen wir einen anderen Hadith von Abi Huraira radiallahu anhu, und er sagt, Anna Nabiya sallallahu alaihi wa sallam qal, ni'ma rajulu Abu Bakr, ni'ma rajulu Umar, ni'ma rajulu Abu Ubaida, ni'ma rajulu Usaid ibn Khudair, ni'ma rajulu Thabit ibn Qais ibn Shammas al-Ansari, ni'ma rajulu Muadh ibn Amr ibn al-Jamuh, ni'ma rajul Mu'adh ibn Jabal. Wa qala wa bi'sa rajul fulan, wa bi'sa rajul fulan hatta ada sab'a. Aywa, in diesem Hadith sagt der Prophet sallallahu alayhi wa sallam, oder Abu Huraira radiallahu anhu sagt, der Prophet sallallahu alayhi wa sallam sagte, der beste Mann, ni'ma ist ein Wort oder wie sagt man das? Das sind zwei Wörter. Ni'ma und bi'se. Ja? Ni'ma und bi'se benutzt man, wenn du sagst, ni'ma, das Beste, oder es gehört zu den Besten. Und bi'se, das gehört zu den Schlechtesten. Wenn du sagst zum Beispiel, ni'ma rajulin hada, ja? Dieser Mann gehört zu den Besten, oder er ist der Beste. Oder was für ein guter Mann das ist. Ja? Der Grammatik lernt Arabisch, inshallah ta'ala, wird dann jetzt, sage ich, zu diesem Wort kommen. Ja, es hat bestimmte, wie sagt man das, bestimmte Regeln in der arabischen Grammatik. Ja? Bi'se Rajulin. Ja? Rajulin, wenn es ohne Elif Belam kommt. Al-Muhim. Der Prophet sagt, einer der Besten, oder was für ein was für ein Mann ist was? Ja, Abu Bakr. Der Beste ist Abu Bakr. Und der Beste ist Omar. Und der Beste ist Mann ist Abu Ubaida. Und der Beste ist Usaid ibn Hudayr. Und der Beste, oder zu den Besten gehört Sabit ibn Qais. Und der Beste ist Muaz ibn Amr ibn al-Jamuh. Und der Beste ist Muaz ibn Jabal. Ja? Und dann, oder was für ein Mann das ist. Ni'me, was für ein Mann, Allahu Akbar. Ja? Kommt von dem Wort arabischen Ni'me. Was ist Ni'me? Ni'am. Ja? Gabe. Gabe, Güte, Geschenk. Ja? Das, was Allah, das Gute ist, was Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat. Ja? Ni'me. Ist eine, wirklich ist eine Ni'me. Ja? Wenn du nur sagst, Gabe. Ja? Ni'me ist, kann man nicht, subhanallah, ich kann das nicht übersetzen. Auch Regen, wenn Regen kommt, das ist auch Ni'me. Ni'me ist, kann man auch als barmherziger. Nein, natürlich. Ni'me. Regen ist Ni'me. Manchmal ist es Adab. Je nachdem. Stark. Wenn's, na ja. Ich habe gestern vor ein paar Tagen gelesen, dass ich jetzt nicht vom Thema abkomme. In China 40 Menschen sind tot wegen links. Wegen. Zu viel Regen? Nicht Regen, sondern dieser Eis, wie heißt das? Hagel. Hagel? Hagel, es hagelt und 40 Menschen sterben dabei. Das ist wirklich, Wallahi, ich habe Angst bekommen. Wallahi, sofort sind mir das kaum al-Fil, Ashabul Fil sind mir eingefallen. Ja? Wie diese Tair und Ababil sie auseinandergenommen haben mit Steinchen. Ach, es hagelt, Allah subhanahu wa ta'ala geschickt Hagel und 40 Menschen sterben. Wirf eine Granate. Sterben nicht 40. Einer, zwei, drei Häuser werden zerstört, den Boden gleich gemacht, aber viele überleben. Allah subhanahu wa ta'ala schickt eine Wolke mit Eis, Dings. Wie war's eigentlich? Eisklumpen. Klumpen, ja. Die fallen auf die Menschen und töten 40 Leute. Subhanallah. Das ist wirklich, Allah subhanahu wa ta'ala Armee kennt niemand außer er selbst. Subhanallah. Allahs Armee kennt niemand außer er selbst. Subhanahu wa ta'ala. Deswegen, ja, brauchst du dir nicht die Haare reißen, die Nägel essen vor Wut oder vor Trauer oder was weiß ich. Halt dich fern von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala und sein Prophet verboten haben. Mach das, was Allah Jalla Shanu und sein Prophet alayhi salatu wassalam dir befehlen. Ja. Sei dir sicher, dass Allah subhanahu wa ta'ala genau weiß, was er tut. Und das, da kommt wieder die Akida in Frage. Die Leute kennen nicht Allah. Deswegen machen sie diesen ganzen Blödsinn. Aber wenn du Allah subhanahu wa ta'ala kennen würdest, so wie er wirklich ist und wie er sich selbst beschreibt, Tawhid ist bei dir richtig, dann sagst du, ja Rabbi, wer legt sich mit Allah subhanahu wa ta'ala an? Ja? Wer legt sich mit den Mu'minin an? Wie willst du ein Wali werden? Allah subhanahu wa ta'ala Schützling. Einer, den Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Waliullah. Von den Awliyaullah. Wie willst du werden? Jeder Mu'min ist Awliyaullah. Gehört zu den Awliya. Jeder Mu'min, jeder Gläubige, der an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt, ihm gehorcht und seinem Propheten a.s. ist ein Wali, Waliullah. Ist ein Waliullah. Nur diese Wilaya, ja, ist unterschiedlich, weil du bist nicht Allahs Wali, so wie Abu Bakr radiallahu anhu war. Ja? Oder ich, so wie Suleiman a.s. war. Und so weiter und so weiter. Diese Wilaya unterscheidet sich. Ja? Aber willst du diese Wilaya? Mach das, was Allah dir befehlt und sein Prophet Salam, ja? Und nicht nur das, der Prophet sagt, so viel du kannst. Und du musst selber schauen, so viel du kannst. Aber bei den Sünden, lass die Sünden. Lass, definitiv, denk nicht an die Sünden. Weil wenn du sie machst, wie diese Wilaya, diese Verbindung mit Allah schwächer. Und die schadet nur dir. Allah subhanahu wa ta'ala braucht dich nicht. Du brauchst ihn, tabarak wa ta'ala. Ja? Die schadet Allah nicht, subhanahu wa ta'ala. Ja? Sondern was? Sie schadet nur dir, la hawla wa la quwwata illa billah. Ja? Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala über seinen Wali? Über seinen Schützling, einen, den Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Allah liebt alle Mu'minin, aber nicht alle gleich. Ja? Die Frage, die Kuffar sind stark, die haben so viele Waffen und die sind so und die. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala, der Prophet, Allah subhanahu wa ta'ala sagt in einem Hadith Qudsi, Man ada li waliyan, faqad adantuhu bil harb. Ja? Derjenige, der meinen Wali den Krieg erklärt hat oder ihn bekämpft, ich habe ihn Krieg erklärt. Was ist mit dem, der dem Allah subhanahu wa ta'ala Krieg erklärt hat? Gestern habe ich ein Video angeschaut von einem Sheikh, Hafizullah, und der andere, Rahimahullah Ta'ala, Rahmatan Wasi'a. Er sagt, Jemen, viele Leute wissen nicht, Jemen ist jetzt genau wie Afghanistan. Ein Land ohne Gesetz, ein Land ohne Führung, ein Land ohne Infrastruktur, ein Land, in das Amerikaner gekommen sind, genau wie in Afghanistan. Genau so, er sagt, die Amerikaner haben in Afghanistan verloren. Was sie jetzt machen? Jetzt wollen sie einen neuen Front eröffnen in Jemen und in Somal, diese Linie. Ja, da ist Afghanistan, da ist die arabische Halbinsel, hier ist Jemen und gleich daneben ist Somal. Ja, versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Die sind so, solche Schwachköpfe. Das ist ein Krieg, die Niederlage ist schon vorher bestimmt. Ja, la hawla wa la quwwata illa billah. Ja, ich rede nicht vorherbestimmt in dem Sinne, Allah subhanahu wa ta'ala macht, was er will und keiner mischt sich dabei ein. Allah subhanahu wa ta'ala ist einzig und alleine der die Entscheidungen trifft. Aber bei jedem, keine Ahnung, ein Kriegswissenschaftler oder ein Militärwissenschaftler oder so, er wird sagen, das ist ein verlorener Krieg. Dieser Krieg wird man nicht gewinnen können. Die Afghanen leben in Afghanistan, die haben keine andere Heimat. Die Jemeniten leben in Jemen, sie haben keine andere Heimat. Die Somalier, wo sollen sie hingehen? Das ist ihre Heimat. Ja? Und Islam ist ihre Religion. Man kann die Religion nicht ändern. Wenn du sie änderst, dann bist du kein Muslim mehr. Und wenn du kein Muslim mehr bist, dann bist du ein Kafir. Und als Kafir kommst du nie aus der Hölle raus. Ja? Wer das versteht es und er wird sicher kämpfen. Bis zu seinem Tod. Und der das nicht versteht, er ist sowieso kein Muslim. Ja, Allah nimmt ihn mit. Gibt es in die, wie sagt man das? Er wird auf eurer Seite stehen, er wird ein Bart haben, aber er wird mit euch sein, ein Murtad. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Diese Schüler sagen, in Jemen ist die gleiche Situation wie Afghanistan. Die Amerikaner machen in Jemen, was sie wollen. Was sie wollen, die Regierung, es gibt keine. Die Amerikaner sind die Regierung. Die Armee, es gibt keine, die Amerikaner sind die Armee. Ja? Oder besser gesagt, Jemeniten, diese Murtadin, rennen herum, aber wer führt sie? Wer hat die Dings in den Händen? Die Fäden? Amerikaner. Und schießen jeden Tag mit Dings, wie heißt das? Drohnen. Mit Drohnen und töten Menschen dort. Viele Leute, wieso redet man darüber nicht im Fernsehen so oft? Man sieht nur, Drohnen haben so und so viele Terroristen getötet. Drohnen haben so und so viel. Wieso redet man das nicht? Na? Weil die Amerikaner wollen nicht, dass die Welt erfährt, dass sie jetzt, wie viele Fronten haben sie eröffnet? In Irak, in Dings, in Afghanistan kämpfen sie. Ja, sie kämpfen sogar in Pakistan drinnen, nur viele wissen das nicht. Ja, in Jemen kämpfen sie. In Somal haben sie ihre eigenen Truppen. Ja? Subhanallah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Was wollen sie? Was wollen sie? Was sie wollen, wissen wir. Aber was erhoffen sie sich von diesen vier ganzen Fronten? Einen Sieg? Es gibt keinen Sieg. Wallah. Es gibt keinen Sieg. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Schau dir die islamische Dawa auf der ganzen Welt, ja, vor dem 11. September an. Und nach dem 11. September. Die islamische Dawa. Wie das? Expansion im wahrsten Sinne des Wortes. Die Dawa, Alhamdulillah. Immer mehr und mehr Leute nehmen Islam an. Immer mehr und mehr sogenannte Muslime finden mit Allah subhanahu wa ta'ala Gnade den Weg wieder zurück in zu Allah subhanahu wa ta'ala. Immer mehr. Durch was? Durch diesen sogenannten Kampf. Mit den Medien, mit den Waffen, mit den... Dieses Leben hört sowieso auf und Allah muss dann. Keine Sorgen. La hawla wa la quwwata illa billah. Passt nicht zum Thema. Aber ehrlich gesagt würde ich euch ein Hadith erwähnen, den ich letztens den Brüdern gelesen habe, auch aus diesem Buch. Nur halt sind sie viel, viel weiter nach vorne gekommen als ihr. Ja? Nichts gegen, das war jetzt, wie sagt man das? Nichts gegen euch, sondern wahrscheinlich habe ich gefehlt oder so. Und so halt, inshallah. طيب und dann sagt der Professor immer وبئس الرجل فلان وبئس الرجل فلان حتى عدى سبع und der Professor immer sagte und was für ein schlechter Mann ist der und was für ein schlechter ist der bis er sieben Leute erwähnt hat bis der Professor immer sieben Leute erwähnt hat na طيب der nächste Hadith ist daif den werden wir überspringen jetzt inshallah werden wir ein Hukm erwähnen, ein Hukm über diejenigen, die Leute ins Gesicht loben. Okay, dann diskutieren wir ein bisschen darüber, inshallah ta'ala. Damit ich sehe, ob ihr das verstanden habt. Oder ob ihr es falsch verstanden habt. Oder ob ihr überhaupt zugehört habt. Allahu mustan. Hört gut zu, barakallahu fikum. Naam, von Ebi Ma'mer. Qala, qama rajulun yuthni ala emir min al-umara. فجعل المقداد يحثي في وجهه التراب وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجوه المداحين التراب حديث صحيح رواه مسلم في كتاب الزهد أبي معمر überliefert und sagt ein Mann ist aufgestanden in einer Gruppe ein Mann ist aufgestanden und hat begonnen einen Emir zu loben ein Emir hat ihn gelobt ins Gesicht und vor den anderen und so. Und ein Sahabi, radiallahu anhu, Miqdad, ist aufgestanden. Aywa. Miqdad ibn Aswad ist aufgestanden und hat eine Handvoll Erde oder Staub oder Sand in die Hand genommen und hat ihn ins Gesicht geworfen. Und hat gesagt, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat uns befohlen, amarana, dass wir dass wir denen, die Leute loben und jemanden ins Gesicht loben, dass wir ihnen eine Handvoll Erde oder Staub oder Sand ins Gesicht streuen. Das ist ein Befehl. Als Bekämpfung für eine Sünde, für einen Munker. Der Professor sagt, man ra'a minkum munker, wer von euch eine Sünde sieht, etwas Schlechtes sieht, falyughayyirhu biyadihi, er soll es mit seiner Hand ändern. Yughayyirhu, ändern. Fa'illam yastati' fabilisani. Wenn er das nicht kann, dann mit der Zunge. Wenn er das nicht kann, dann mit seinem Herz. Ja? Das ist amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Also in diesem Fall das Bekämpfen von Munker. Das Bekämpfen von Schlechten. Was machst du? Ja? Was macht man? Was machst du mit jemandem, der kommt hier und sagt, Mashallah, dieser Hodja von euch, Allah, er kann Deutsch und so, Mashallah, und er macht Predigt gut auf Deutsch und so, und er kann auch Arabisch reden und so. Ja? Und dann steht Rasim auf, packt sie den. Warte mal. Ich habe was für dich, ja? Hier. Zum Beispiel, er wäre hier. Ja. Macht man das nicht? Was macht man? Nein, nein, er hat in der Hand Turab. Zur Sicherheit, weil es gibt viele Leute, die sagen, ich habe immer eine Hand dabei, eine Hand voll. Aywa. Barakallahu fiq. Aywa, barakallahu fiq. Wenn er aber so blöd ist und es nochmal macht, dann darfst du ihn ins Gesicht Turab zerstreuen, ohne irgendein Problem. Wenn es trockene ist, wenn sie sich zerstreuen lässt. Ja. Ah, ja. Darf man eigentlich über jemanden sprechen, wenn er nicht hier ist? Ich habe mal gehört, das darf man auch nicht. Also jetzt nicht schlecht über jemanden, zum Beispiel irgendwas Neutrales oder Positives. Esch? Loben, wenn er nicht da ist. Schon. Nicht loben. Nur normal sprechen über jemanden, wenn er nicht hier ist. Wo ist das Problem? Ich weiß nicht, mir haben zwei Brüder gesagt, mach das nicht. Mach das nicht, damit es nicht Giber wird. Nein, nein, nein. Ich habe nur positiv gesprochen. Also nicht positiv. Ich habe gesagt, ich weiß gar nicht mehr, aber es war nicht positiv. Es war neutral. Neutral. Vielleicht hat der Bruder das als negativ erfunden und dann hat er dich rechtzeitig gewarnt. Ja? Er hat dich rechtzeitig, dass nicht irgendwas aus deinem Mund rauskommt, was schlecht ist oder was du später bereust. Und das ist in Shalotella kein Problem, dass du jemanden erwähnst. Wir haben vorhin jemanden hier erwähnt. Wo ist er? Ja? Ja. Aber dann ist er später gekommen. Dann ist er gekommen. Wir haben nichts gemacht. Wir haben nichts gesagt. Wir haben ihn nicht negativ erwähnt. Und Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ayo. Ayo, das ist nichts. Aber wenn das, wenn jemand Angst hat, dass das nicht weiter, wo ist der Herr, das gibt's ja nicht, der, Alter, was glaubt der? Und dann beginnt, dass, wenn jemand Angst hat, dass das nicht dazu kommt, dann sagt er rechtzeitig, Themawechsel, Brüder, Bismillah, na, damit es nicht, ja? Ja, barakallahu fikum. Na, in einem anderen Hadith von Ibn Omar, Aywa. Also wir lesen den ganzen Hadith lieber, Aywa. An Ata ibn Abi Rabah, أن رجلا كان يمدح رجلا عند ابن عمر فجعل ابن عمر يحثو التراب نحو فيه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب عطاء ابن أبي رباح رحمه الله تعالى von den Tabi'in sagt, ein Mann war bei Abdullah ibn Umar und hat einen anderen, wie sagt man das, er hat begonnen ihn zu, also die waren, er hat begonnen ihn zu loben, er ist Beste und so hat ihn gelobt als auf eine, wie sagt man das, auf eine verbotene Art und Weise. Ja? Und Abdullah ibn Umar hat begonnen, in, also diesen Staub oder Dings, Erde oder Sand, in Richtung seinen Mund zu pusten. Ja? Und sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wenn ihr einen Medah sieht, also Medahin, Leute, die andere loben, ins Gesicht ziehen, also sie ins Gesicht loben und ihnen auf diese Art und Weise schaden. Welche Schaden? Die wir vorhin erwähnt haben. Fahthu fi wujuhihim turab, dann pustet ihr oder zerstreut ihnen Erde ins Gesicht oder Staub ins Gesicht. Aywa. Na. Taib. Dann kommt ein Kapitel Babu man madaha fi shi'ri, also das Kapitel über den, also über den oder über wenn man in einem Shi'r, in einer Poesie oder in einem Lied, wenn man jemanden lobt, da gibt es zwei Hadithe, die sind da'if, deswegen werden wir sie überspringen. Aywa. Dann kommt noch ein Hadith über Shi'r, also über Poesie oder Sha'ir, ein, wie nennt man ein Sha'ir? Ein Dichter. Ja, dieser Hadith ist auch daif, den werden wir auch überspringen. Taib. Dann kommt ein Hadith von Ibn Aun, überliefert von Mohammed, der sagte, كانوا يقولون لا تكرم صديقك بما يشك عليه. لا تكرم صديقك بما يشك عليه. Ja, was ist Schack? Oder Meschekka? Ja? Schwierigkeit. Schek mit K ist Zweifel. Und Meschekka ist Schwierigkeit, etwas, was einem schwerfällt halt. Alas, barakallahu fikum. Aywa. La hawla wa la quwwata illa billah. Die Sahaba haben gesagt, la tukrim sadiqaka bima yashuqu alayhi. Was ist Ikram? La tukrim. Ikram. Dass du jemanden? Nein, Ikram, Ikrah ist Zwang. Ikram ist großzügig sein. Kerem. Kerem kommt von Ikram, zu jemandem groß. Ikram also bedeutet, jemanden großzügig behandeln. Rajul und Kerim, ein großzügiger Mensch, der hergibt und so weiter und so weiter. La tukrim sadiqa ke bima yashuku alayhi, nicht aleik. Aleik, das ist, den Hukm gibt es auch, haben wir erwähnt in früheren Vorträgen, ich glaube im 8. Dieser Hadith aber lautet la tukrim sadiqa ke oder Athar bima yashuku alayhi. Sei nicht großzügig gegenüber deinem Freund mit dem, was ihm Schwierigkeiten bereitet, etwas, was für ihn schwierig sein wird. Sei nicht großzügig mit diesen Sachen. Wir haben erwähnt den Hadith, den kennt ihr ja, dass man sich nicht überanstrengt für seinen Gast mit Sachen, die man nicht machen kann. Zum Beispiel, jetzt kommt dein Bruder zu dir zu Besuch und du kommst und tust, wie sagt man das, von jemandem Geld ausborgen für das, was du weißt, du weißt selber nicht, wie du es wieder zurückzahlen wirst. Und du schlachtest ein Schaf für ihn und du willst Kerim sein. Aber Allah verpflichtet dich nicht damit. Aber du willst unbedingt und leist dir Geld und vergoldest deine Zeit und vernachlässigst andere Wajibat und so und so und so. Du willst großzügig sein auf eine verbotene Art und Weise. Der Prophet verbietet das und sagt, tut euch nicht überanstrengen. Mit großzügig zu sein oder für einen Gast mit einer Sache, die für euch schwer ist. Sie wird euch Schwierigkeiten bereiten. Sei normal, Allahu Akbar. Dein Gast wird es auch verstehen. Wenn er es nicht versteht, dann ist er selber kein guter Gast. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu Fikum? Das ist das, was ich habe. Hasbunallahu wa ni'mal Wakil. Versteht ihr mich, Barakallahu Fikum? Großzügig ist eine Sache, die man. Großzügigkeit ist eine Ibada. Oder nicht? Es gehört zu Adab, zu Akhlaq eines Muslims. Und die muss ja auch mit der Scharia übereinstimmen. Wenn du großzügig sein möchtest, dann machst du das im Namen Allah subhanahu wa ta'ala. Sonst gibt es keine Belohnung. Und zweitens, wenn du großzügig sein möchtest, dann großzügig in Sachen, die maschrua sind. Ja, die vorgeschrieben sind. Zum Beispiel, du hast jetzt 20, 30, 100 Schafe. Dieser eine Schaf, wo ist das Problem? Schlachtest ein Schaf für deinen Gast, Allahu Akbar. Oder ein Kamel. Wo ist das Problem? Ist kein Problem. Wie dieser eine, wo die sagt, inna zawji kathirul mubarak, idha sami'na sawt al Allahu Akbar. Duyuf, ayqanna annahunna hawalik. Also mein Mann ist einer, er hat viele, wie sagt man das, Gehege mit Kamelen, die überhaupt nicht rausfahren, also auf die Weide gehen. Sie sind immer da, in der Nähe des Hauses. Wenn sie hören, dass die Gäste gekommen sind, wird ihnen hundertprozentig klar, sie werden draufgehen. Sie werden geschlachtet. Weil sobald Gäste da sind, mein Mann schlachtet sofort ein Kamel für seine Gäste. So großzügig ist er. Und er lässt sie nicht einmal rausgehen auf die Weide. Besser, sie sind in der Nähe, falls Gäste kommen, damit ich sie nicht herumjagen muss. Ich habe sofort ein Kamel zum Schlachten für meine Freunde, für meine Kumpel. Ja? Das ist dieser Hadith. Ein längerer Hadith von Sahih al-Buhari haben wir in Stuttgart erwähnt. Wie haben die Brüder das? Die haben einen Namen gegeben auf. Nein, die haben auf YouTube gibt es diesen Vortrag und der Name ist Arten von Männern oder Arten von Ehemännern oder irgendwie so. Irgendwer hat das so gestellt. Ich weiß es nicht, wer das war. Ja? Arten von Ehemännern oder irgendwie so. Müsst ihr fragen. Den Bruder Ramadan, vielleicht kennt er sich aus. Ayo, wo sind wir stehen geblieben? Großzügig. Wie gesagt, das ist eine Sache der Scharia, muss mit der Scharia im Einklang sein. Im Namen Allah subhanahu wa ta'ala. Und zum Beispiel, ich kann nicht zu dir kommen und sagen, schau, ich lade dich auf ein Joint ein, komm. Ja? Oder du bist so großzügig, sagst ja, und bietest ihnen eine Zigarette an. Das ist nicht großzügig, das ist haram. Bist du wahnsinnig? Zwei. Die ganze Packer. Er ist so groß, er schenkt ganze Packer. Ich habe euch von diesem Schwachkopf erzählt. Ja? Ein paar Brüder, also Leute, die im Islam sind, beten und weißt du, sie waren auch selber neu. Ja? Sonst wären sie Mutterkadimin, würde so einer wahrscheinlich nicht einmal dabei sitzen. Ja? Brüder, Leute haben Islam angenommen, haben begonnen, Islam zu akzeptieren, das ist zu praktizieren, in einem Wiener Bezirk passiert. Ja? Und sie haben begonnen, über Islam zu sprechen und so, haben ihn aber, er war Nachbar, haben ihn eingeladen, damit er auch zuhört und so, damit er mitredet und so. Die haben da aber auf diese Art und Weise gemacht. Das ist eine kluge Art und Weise. Zum Beispiel ich und du und er sind Freunde aus der Jahiliyyah. Ich und du haben Islam angenommen, der Jahil ist noch immer Jahil. Er hat nicht angenommen. Aber wir laden ihn trotzdem immer ein und reden über diese Themen, damit er auch was davon mitbekommt und damit er, das ist eine Art von Dawah und ist wirklich eine kluge Dawah. Und nicht nur das, in Dawah sind zwei, drei, vier Leute, die miteinander, wie sagt man das, auftreten. Diese Dawah ist viel, wie sagt man das, erfolgreicher, als du, eine Person, kommst unter Wölfen und die zerfleischen dich. Nein, wir sind die Wölfe. Ja? Und wir kommen und unterstützen uns gegenseitig und ergänzen uns und das ist eine erfolgreiche Dawah. Auf jeden Fall, dieser Jahil war dabei und die Leute haben geredet über Islam, Hadithe und so, bestimmte Personen haben sie erwähnt, weißt du was mit dem und so und so. Und er hat sich irgendwie Dings gefühlt, er wollte auch irgendwas Islamisches sagen. Er sagt, Subhanallah, einmal ich war Westbahnhof, auf einmal kommt ein schwarzer Bruder zu mir und sagt, Bruder, kannst du mir ein Gramm geben? Er sagt, Wallah, ich habe ihn gegeben. Wir haben gesagt, da, du musst überhaupt nicht zahlen. Weil, schau, er war so stolz, er sagt, Subhanallah, schau, ich bekomme Gänsehaut. Er war so stolz für seine gute Tat. Ich merke, der Schwarze hat gesagt, ich bin Muslim, weißt du? Und er hat gesagt, ah, okay, da an dem Gramm, du musst mir nicht zahlen, da. Der war, Maschallah, so groß, ich hatte ihm ein Gramm geschenkt. Katastrophe. Allahu Akbar. Was wird in diese Großzügigkeit irgendwas nützen? Bei Allah subhanahu wa ta'ala. Sicher nicht. Dieser Hadith, dass wir wieder zu unserem Hadith zurückkommen. La tukrim sadiqa kebima yeshuku alayhi. Sei nicht großzügig gegenüber deinem Freund mit Sachen, die ihm schwerfallen werden. Ja? Du kommst zum Beispiel, schenkst einem Bruder etwas, wie sagt man das, etwas, was ihn wirklich, ja? Ja, etwas, was ihn, wie sagt man das, etwas Überwältigendes. Du kommst, etwas Wertvolles, gibst ihm etwas und so. Und der kann damit nichts anfangen. Das wird ihm sehr schwer fallen, dass du ihm das gegeben hast. Vielleicht kann er dir das nicht, er kann das nicht, wie sagt man das, zurückschenken oder auf eine gleiche Art und Weise dich behandeln und so. Das wird ihm schwer fallen. Er wird sich darüber nicht freuen. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Du kommst jetzt zum Beispiel zu einem Mu'min, ein Freund von dir, und sagst, schau, ich schenke dir ein Ferrari. Das ist eine Sache, die... Na, das ist ein Mu'min wird sagen, ja Rabbi, was soll ich jetzt damit machen? Ja? Was soll ich, wie soll ich ihm Danke dafür sagen? Ja? Er hat nicht einmal Geld fürs Danken. Ja, dass wir jetzt nicht rausschreien, sondern wir wollen kluge Antworten. Ja? Etwas, was wirklich dieser Hadith, oder Äther, der Sahaba, hat einen großen Sinn, Wallah. Ja? Auch zum Beispiel, wenn du jemanden lobst ins Gesicht, ist auch eine Art und Weise, die ihn schaden, du fügst den Schaden zu, du lobst ihn ins Gesicht und so, und Mashallah, und unser Bruder ist so und so, das schadet ihm nur. Tu nicht großzügig mit ihm sein, oder dass du ihm etwas schenkst, oder dass du ihm etwas gibst, oder das etwas, was ihm schadet, was ihm nicht gut tun wird. Versteht ihr das, Inshallah ta'ala? Aywa. La hawla wa la quwwata illa billah. Ihr kennt ja also den Hadith, wo der Prophet, als ein armer Mann kam zu ihm, ja, hat verlangt etwas zu essen. Der Prophet sagt, gibt's ihm irgendwas, gibt's ihm ein bisschen Brot und so. Ja, ein Stück Brot. Der hat das Stück Brot genommen, halas, ist weggegangen. Ein anderer kam, ja, ein Emir von einem ganzen Stamm, ein Führer, wie ein König, Allahu Akbar. Der Prophet sagt, halas, für den etwas anderes, etwas Besonderes. Ja? Weil der Erste, er hat sich ja nicht ans Besseres nicht gewöhnt. Ja? Das ist jetzt für ihn Jannah, Paradies, ein Stück Brot. Allahu Akbar. Jackpot für heute. Ja? Aber für den anderen, du kommst und bringst ihm ein Stück Brot, das wird ihn beleidigen. Er ist ja nicht gekommen zu dir wegen Sadaka. Ja? Er hat mehr als du. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Er ist nicht gekommen, bei dir Sadaka zu verlangen wie der Erste. Der Erste ist gekommen, aber der Zweite ist gekommen als ein Gast, ein Führer eines Stammes. Deswegen behandle ihn so, wie er das verdient. Ja? Aber natürlich, wir reden hier über Muslime. Ja? Wir reden jetzt nicht über Kuffar. Einen Muslim, der arm ist, der schwach ist, tust du irgendwie behandeln, und einen Kafir, der Präsident, nein, ein Kafir, der ist, wenn man ihn mit einem Mu'min vergleicht, wie ist er wert? Nichts, nichts, nichts. Wallahi. Ja? Der US-Präsident zum Beispiel. Er ist nicht einmal so viel wert, wie Dreck unter dem Nagel von einem armen Nigerianer irgendwo in Nigeria. Ja? Wallahi ladim. Ja? Ja. Wollen wir aufhören hier? Nächstes Kapitel ist Babu Ziyara. Das Kapitel über Ziyara, über Besuch. Und da gibt es mehrere Hadiths, also dass wir inshallah das ganze Kapitel lassen fürs nächste Mal. Sonst, jetzt erwähnen wir eine Hadith und dann nächstes Mal. Und dann werden wir das Thema also in zwei Stücken teilen und so. Inshallah fürs nächste Mal. Möge Allah mir verzeihen und euch und allen Muslimen. Amen. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفره واتوب اليك.